Es ist der Abend, bevor Jesus stirbt, der Gründonnerstag. Jesus sitzt mit seinen Jüngern an einem Tisch. Er hat ihnen die Füße gewaschen, er hat sein Testament aufgesetzt, er hat Brot und Wein genommen und seinen Jüngern das Abendmahl geschenkt. Und hinterher bleiben sie noch ein wenig an diesem Tisch sitzen und sie reden. Und der Evangelist Johannes, der erzählt uns in seinem Evangelium, was Jesus da gesagt hat. Es sind die sogenannten Abschiedsreden. Und den Schlussakkord dieser Abschiedsreden, in denen der Herr seine Jünger stärkt für die Zeit, die nun kommt, den Schlussakkord, bevor Jesus dann aufsteht und in den Garten Gethsemane geht und verhaftet wird, diesen Schlussakkord möchte ich gerne euch vorlesen als Predigttext. Johannes 16, Abvers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt nun die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin es nicht, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin ehrlich mit euch, als ich diesen Text gelesen habe, das erste Mal vor 2 Wochen in Vorbereitung auf diese Predigt hier, da wusste ich erst nicht, was ich damit anfangen sollte. Und dann haben wir als Gemeinde gemeinsam diesen Text gelesen. Das machen wir bei uns so. Alle 2 Wochen gibt es einen Bibelabend und da lesen wir schon mal einen der nächsten Predigttexte. Und wir haben gemeinsam auch um diesen Text gerungen. Und ich hatte hinterher das Gefühl, wir bleiben irgendwie vor einer verschlossenen Tür stehen. Vielleicht kennt ihr das aus dem eigenen Bibellesen. Manchmal geht ein Text einfach nicht auf. Und wenn ich dann mit einem Bibeltext nichts anfangen kann, dann biege ich jetzt nicht so ab, dass ich dem Wort Gottes Vorwürfe mache oder mich irgendwie herablassend über Gottes Reden äußere und sage, oh, das ist ja so ein schwieriger, blöder Text oder sowas. Nein. Wenn mir die Augen verbunden sind, dann beschwere ich mich ja auch nicht darüber, dass die Sonne nicht scheint. Nur weil in diesem Moment ich mit meinen Augen die Sonne nicht sehen kann. Sie scheint trotzdem. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Problem sind in solchen Momenten meine verbundenen Augen, nicht die Leuchte. Und wenn wir beim Bibellesen vor einer verschlossenen Tür stehen, ihr Lieben, es lohnt sich, weiter und weiter anzuklopfen. Und seitdem ich das erste Mal bei diesem Text, dem Schlussakkord der Abschiedsreden, angeklopft habe, da ist bei mir etwas geschehen. Denn in den letzten 2 Wochen ist bei mir etwas passiert, was diesen Schlussakkord der Abschiedsreden für mich persönlich aufgeschlossen hat. Was ist passiert? Ich war in letzter Zeit auf mehreren kirchlichen Veranstaltungen hier bei uns im Norden. Und auf diesen kirchlichen Veranstaltungen wurde uns Pastoren präsentiert, wie sich das ein oder andere kirchenleitende Gremium so die Zukunft von Kirche vorstellt. Denn Ausgangslage, die Kirchenmitgliedschaftszahlen gehen dramatisch zurück. Und wenn man so guckt, wie es in der Zukunft weitergehen könnte, werden sie vermutlich noch dramatischer zurückgehen. Darauf will Kirche reagieren. Das finde ich gut. Das finde ich nachvollziehbar. Klar. Aber was ist nun die Idee? Ein befreundeter Pastor hat mir vor ein paar Wochen erzählt, dass bei ihm im Kirchenkreis es folgende Idee gibt: alle 50 Gemeinden zu einer einzigen Großgemeinde zu fusionieren. Ich konnte das erst gar nicht glauben. Und dann hat er mir das aber als Text geschickt und ich habe es schwarz auf weiß gesehen. Und dann habe ich erfahren, wieder, was bei uns hier in Hamburg geplant ist. Ich bin ja im Hamburger Osten. Hamburg ist evangelischerseits kirchlich geteilt in West und Ost. Im Hamburger Osten gibt es 102 Kirchengemeinden. Und diese 102 Kirchengemeinden sollen zu insgesamt 6 Großgemeinden fusioniert werden. Also wir gehen so mit knapp 15 anderen Kirchengemeinden zusammen. Das soll bis 2040 abgeschlossen sein, dieser Prozess, wobei das Signal ist, lieber viel früher als erst 2040. Und dann haben wir Großgemeinden mit erstmal 20, 25 Pastoren, aber wenn die viele von denen in Ruhestand gehen, dann vielleicht nur noch 10 Pastoren pro Gemeinde. Dieses Bild von Zukunft hat bei mir alles andere an Begeisterung ausgelöst, sondern lässt mich in manchen Momenten mit einem ungläubigen Kopfschütteln zurück. In anderen Momenten macht es mich tief traurig und in wieder anderen macht es mich wütend. Aber auf einmal bekamen die Abschiedsreden von Jesus, für mich zumindest, einen ganz aktuellen Sinn. Und das auch in mehrerer Hinsicht. Die Jünger sagen zu Jesus: siehe, nun redest du frei heraus zu uns und nicht in einem Bild. Und ich denke mir, genau, vielleicht ist es jetzt auch mal an der Zeit, ganz frei heraus zu reden, wie eigentlich die kirchliche Lage ist und mich nicht länger zu verstecken in Andeutungen. Ihr müsst wissen, ich versuche das auf diesem YouTube-Kanal und auch an anderen Orten, ich versuche es zu vermeiden, über das große Ganze der kirchlichen Institution zu schimpfen. Weil ich nämlich eins nicht möchte. Ich möchte keine Gemeinde bauen, die ihre Energie daraus zieht, dagegen zu sein. Und sagt, wir sind die, die es besser machen als die anderen. Ich halte sowas für Gift, wenn das die Kraftquelle einer Gemeinde ist. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die hat eine Klausur und ein Supervisor hat den Kirchengemeinderat gefragt, was macht sie eigentlich so als Gemeinde besonders? Und dann sagte eine Person, dass wir der Stachel im Fleisch des Kirchenkreises sind. Na gut, kann man so machen. Wir sind die, die dagegen sind, aber das ist nicht mein Selbstbild von Gemeinde. Mein Bild von Gemeinde ist, dass wir positiv zeigen, wie Gemeinde aufblüht, wenn sie um Jesus kreist. Um Jesus, der für uns gekreuzigt wurde, der für uns auferstanden ist. Wenn das das Zentrum ist, da blüht Gemeinde Gottes auf. Und doch ist mein Eindruck, auch wenn ich nicht grundsätzlich schimpfen will, einmal frei herauszureden, wie die Situation ist. Jesus sagt seinen Jüngern: der Vater hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also Jesus sagt, Gott liebt uns und wir haben als Christen eine Liebesbeziehung zu Gott. Eine persönliche Beziehung zu Gott. Nicht nur persönlich, aber auch persönlich. Und zur Grundlage dieser Beziehung gehört, dass wir Jesus lieben. Und dass wir Jesus das glauben, was er von sich selbst sagt, wer er ist. Er sagt ja, er sei Gott selbst, der in die Welt gekommen ist. Nun ist aber meine Erfahrung, auch die der letzten Wochen, dass auf vielen kirchlichen Veranstaltungen von Jesus nicht mal dem Namen nach die Rede ist. Der Name fällt nicht. Wenn man Glück hat, wird der Begriff Gott noch einmal erwähnt. Auf den kirchlichen Veranstaltungen zur Zukunft, auf denen ich war, von denen ich euch erzählt habe, wurde zu Beginn nicht gebetet. Es wurde kein Bibeltext vorgelesen. Einmal wurde ein etwas obskurer Text gelesen, der mit viel Pantheismus voll war, aber nicht aus der Bibel kam und auch von keinem Christen. Und ihr Lieben, jetzt sage ich es euch mal, das ist der Test, an den ihr Predigten grundsätzlich und Verkündigung prüfen könnt. Ist da von Jesus Christus die Rede? Das ist die entscheidende Frage. Und zwar nicht nur von Jesus als Vorbild, dem wir nacheifern sollen, oder von Jesus als weisem Lehrer. Nein, ist da von Jesus als Heiland die Rede, der etwas für uns tut, der für uns ans Kreuz gegangen ist, unsere Sünde ausgeräumt hat, der für uns auferstanden ist, unseren Tod besiegt hat, der für uns aufgefahren ist an Himmelfahrt und nun uns vertritt vor dem himmlischen Vater, der für uns wiederkommen wird und uns in die Ewigkeit führen wird, der uns beisteht, der jetzt schon bei uns ist, ist von Jesus die Rede, der für uns ist und für uns die Dinge tut. Wo das nicht der Fall ist, wo das nicht das Zentrum ist, da gelten die Worte des Apostel Paulus aus dem Galaterbrief. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, Anathema, der sei verflucht. Und hey, schauen wir uns noch mal an, was für ein Bild zeichnen denn die Abschiedsreden von Jesus? Jesus sagt, er sei von Gott ausgegangen. So redet kein einfacher Mensch. So redet Gott selbst, der auf die Welt gekommen ist. Jesus sagt, er sei von Gott ausgegangen und in die Welt gekommen. Und was sagen die Jünger zu Jesus? Sie sagen ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Sagen sie in diesem Text. Und Jesus widerspricht ihnen nicht, weil er allwissend ist. Und wie oft reduziert ihn kirchliche Verkündigung auf einen bloßen Menschen? Ich bin Pastor einer evangelisch-lutherischen Gemeinde, der evangelisch-lutherischen Kirche. Wir sind die Kirche des Augsburger Bekenntnisses. Das Augsburger Bekenntnis ist quasi unsere Verfassung. Das Tragische ist leider, wir könnten jetzt das Augsburger Bekenntnis Artikel für Artikel durchgehen und nahezu jeder Artikel, man muss es ehrlich sagen, wird von sehr, sehr vielen Leuten, die für die Kirche arbeiten, in Frage gestellt. Das ist unsere Situation. Auf meinem Weg hin ins Pfarramt hatte ich mal mit einer angehenden Kollegin ein Gespräch. Und die Kollegin erzählte mir, dass sie eigentlich gar nicht an Gott glaubt, dass sowas wie Gott existiert. Und inzwischen macht diese Person in der Kirche Karriere. Das ist unsere Lage. Diese Entwicklung gibt es leider seit vielen Jahrzehnten. Aber es gab und gibt auch immer wieder Leute, die in den Gemeinden weiterhin an den Glaubensgrundlagen festhalten möchten. Und wir hatten bisher immer folgende Idee. Den unseligen Weg, den die Institution Landeskirche einschlägt, den können wir nicht ändern. Aber was wir können, ist einzelne Gemeinden aufbauen, in denen Menschen zum Glauben an den lebendigen Herrn und Heiland Jesus Christus finden. Das war immer meine Geschäftsgrundlage, mit der ich in dieser Kirche unterwegs bin. Und diese Geschäftsgrundlage wird nun in absehbarer Zeit ihr Ende finden. Denn es wird keine Ortsgemeinden im eigentlichen Sinne des Wortes mehr geben. Da, wo 15 bis 20 Pastoren in einer Großgemeinde unterwegs sind, das ist keine Ortsgemeinde mehr im eigentlichen Sinne. Aber das ist der Grund, warum ich für Kirche arbeite. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir uns gegenseitig von Jesus erzählen und uns von ihm am Altar beschenken lassen. Das macht Kirche aus. Gemeinde vor Ort, die um Jesus kreist. Und alle anderen kirchlichen Ebenen sollen dem dienen. Das war ursprünglich einmal die Idee. Dienen und nicht alles in sich aufsaugen. Und vor allem nicht in sich aufsagen, ohne die Leute vorher zu fragen, sondern top-down. Es ist der Abend, bevor er stirbt. Gründonnerstag. Jesus sitzt mit seinen Jüngern an einem Tisch und nimmt Abschied. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir als Gemeinde hier bei uns, und ich glaube, das geht leider vielen Gemeinden in ganz Deutschland so momentan, auch vor so einem Gründonnerstagsmoment stehen. Oder vielleicht sind wir sogar schon in unserem Gründonnerstagsmoment. So schön all die Feste sind, die wir bei Sonnenschein auf unserer Wiese vor der Tür hier feiern, unser Gründonnerstag steht vor der Tür. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und das meint in der Geschichte, dass der Karfreitag kommt und alle Jünger Jesus verlassen und sie auseinanderlaufen. Aber ich glaube, auch uns steht so etwas bevor, was Jesus hier anspricht. Zerstreuung. Zerstreuung ist Diaspora. Die Kirche in der Zerstreuung. Was tun wir jetzt? Was tun wir im Angesicht dessen? Mehreres. Zum einen müssen wir uns als Gemeinde überlegen, was wir aus den angekündigten Plänen für Konsequenzen ziehen. Welche genau das sind, weiß ich nicht. Und es ist auch nicht nur meine, sondern unsere gemeinsame Aufgabe als Gemeinde, darum zu ringen, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir weiterhin Gemeinde Gottes bleiben und auch die Freiheit haben, Gemeinde Gottes zu bleiben. Zum anderen weiß ich aber, was keine Option ist. Es ist keine Option, unser Herz hart zu machen und die Kraft nur aus dem Widerstand zu ziehen, aus der Wut, aus der Empörung. Das kann nicht der Weg sein. Wir lassen unser Herz weich. Unsere Kraftquelle bleibt die Liebe. So wie es Jesus in den Abschiedsreden sagt: Er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Liebe. Was tun wir stattdessen? Beten. Beten. Mehr und mehr beginne ich zu erahnen, warum Jesus seinen Jüngern am Gründonnerstag vor allen Dingen das mitgibt: Betet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Ihr Lieben, egal wo ihr gerade seid, in dieser Situation, in der Lage, in der sich die Gemeinde Gottes in Deutschland befindet, ist Beten so wichtig. Betet intensiv. Faltet die Hände für die Zukunft der Gemeinde. Gebete haben die Berliner Mauer einfallen lassen. Das Gebet der Christen ist die Säule, auf der diese Welt ruht, hat Martin Luther einmal gesagt. Und dieser Gründonnerstagsmoment, vor dem wir als Gemeinde stehen, der soll und wird uns intensiver ins Gebet führen. Und wir lernen dabei, dass wir unserem Jesus vertrauen können. Habt ihr noch im Ohr, womit Jesus seine Rede beendet? Es ist ein Satz, den er nicht nur seinen zitternden Jüngern damals sagt, sondern auch uns, die wir heute um unsere Zukunft bangen. Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir müssen uns unsere Zukunft nicht erkämpfen, denn diesen Kampf hat Jesus schon gewonnen. Jesus ist unser Sieger. Im Garten Gethsemane wollten seine Jünger ihn beschützen. Aber es ist genau andersherum gekommen. Er beschützt sie. Jesus liefert sich aus und schenkt dadurch seinen Jüngern die Freiheit. Sucht mich und lasst diese gehen, spricht der Herr gegenüber seinen Verfolgern. Er geht an das Kreuz und die Mächte des Bösen dringen auf ihn ein. Sie toben sich an ihm aus, aber Jesus bleibt Sieger. Und am Ostermorgen bricht er triumphierend aus dem Grab empor. Der Tod ist besiegt. Die Mächte und Gewalten dieser Welt werden von unserem siegreichen Heiland gefangen geführt. Ich weiß, das scheint manchmal weit weg. Und in solchen Momenten schaut auf Jesus als Sieger. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber in dieser Kirche, über dem Altar hinter mir, steht obendrauf noch Jesus, der siegreich über der Weltkugel und der Feind der Schlange steht, die die Welt umschlungen hat. Und da steht er siegreich drauf. Und diesen siegreichen Jesus habe ich vor Augen. Über den stürmischen Zeiten, auf denen wir zusteuern, steht Jesus als Sieger. Auch über den Stürmen, in denen dein Leben gerade untergehen mag, steht Jesus als Sieger. Und er spricht zu seiner Gemeinde: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.